waren namenlos und ohne Lieder recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde zeitlos. Wir waren namenlos und ohne Lieder recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos, wurde zeitlos.